Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wenn Sie morgens aufwachen, den Rollladen hochziehen und rausgucken, dann erwarten Sie, dass die Dinge sich im Wesentlichen so verhalten wie am Tag davor. Sie gehen also nicht davon aus, dass der Himmel Ihnen auf den Kopf fällt, dass der Mond an einem anderen Punkt am Himmel ist, dass er irgendwie vielleicht näher an der Erde ist, dass die Sonne vielleicht näher an der Erde ist oder die Erde näher an der Sonne. Das gehört zu unserem, schon fast könnte man sagen, Gottvertrauen. Wir gehen davon aus, dass die Dinge am Himmel stabil sind. Aber sind sie das wirklich? Sind die Planetenbahnen wirklich stabil? Und sind sämtliche Himmelskörper, zumindest in unserem Sonnensystem, eigentlich festgenagelt auf ihren Bahnen? Oder kann da was ganz anderes passieren? Kann uns da irgendwas drohen? Und das ist eines der heißesten Themen der modernen Astrophysik. Sind die Planetenbahnen stabil? Und das soll das Thema heute sein. Ob die Planetenbahnen wirklich stabil sind. Bleiben diese Körper immer auf ihrer Distanz zur Sonne? Oder können die ihre Bahn so sehr verändern, dass es für uns vielleicht sogar bedrohlich werden würde? Die Planetenbahnen stabil. Ich sage Ihnen was. Diese Frage führt uns in zwei ganz unterschiedliche Gebiete. Einmal werden wir jetzt zurückgehen ins Mittelalter, weil die Stabilität der Planetenbahn ist eine der interessantesten Fragen in der Geschichte der Naturwissenschaften. Da werden solche Leute auftauchen wie Kopernikus, das war der mit der Kreisbahn, Kepler, das war der mit der Eierbahn, also mit der Ellipse. Wir werden Tycho Brahe treffen, der wahnsinnig viel beobachtet hat und der es erst möglich gemacht hat, dass Kepler das dann ausgerechnet hat. Wir werden Isaac Newton treffen, der die Sache dann ein für alle Mal geklärt hat. Und wir werden noch ein paar andere Leute treffen, die auf dem Weg dahin, nämlich auf dem Weg, dass wir Menschen geglaubt haben, wir könnten das Universum vorberechnen oder ins Voraus berechnen, uns unheimlich viel Schein und Wahrheit gebracht hat. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Denn neben dieser Landschaft des Mittelalters werden wir, ich kann es Ihnen nicht ersparen, werden wir ein bisschen Mathematik machen müssen. Keine Formeln, keine Angst, keine Angst. Aber die Frage der Stabilität der Planetenbahnen ist eine Frage, die uns in das tiefe Reich der Mathematik schickt. In das Reich der Differentialgleichungen. Haben Sie vielleicht noch nie gehört, aber es bestimmt Ihr tägliches Leben. Die Mathematik, die man da benutzt, die braucht man auch, um den CD-Spieler zu kreieren und zu berechnen, um das Auto zu bauen und all diese Dinge. Das ist die Mathematik, die im Mittelalter von Newton und Leibniz entwickelt wurde. Die braucht man, um dieses Ding zu haben. Sie sehen schon, das Thema ist sehr verwickelt. Das war ein ganz schöner Schlauch für mich, das so auseinanderzudröseln. Das kann ich Ihnen an der Stelle mehr sagen. In 15 Minuten über die Stabilität der Planetenbahn zu reden, das ist eine echte Herausforderung. Ich bin mal gespannt, ob ich sie bestehe. Fangen wir an mit unserem Planetensystem. Ja. Nun, unser Planetensystem, unser Sonnensystem, ist ein System, das haben Sie alle schon x-mal gesehen, das aus einem ganz schweren Körper besteht, der Sonne. Nur mal eine Zahl zu nennen, die hat 300.000 Erdmassen. Das ist diese große Kugel in der Mitte, fast in der Mitte unseres Sonnensystems. Dieser Körper bestimmt sozusagen Kraft seiner Schwerkraft, wie wir heute wissen, was sich in seiner Umgebung bewegen kann und wie es sich bewegen kann. Also diese Sonne, die dominiert einen ganz bestimmten Bereich, Kraft ihrer Masse. Und um diese Sonne herum gibt es Planeten. Nun, die Planeten, das kennen Sie alle, das fängt an mit dem Merkur, ganz innen, hier, ganz innen drin, das ist ein ganz kleiner Brocken, der ist ziemlich nah an der Sonne dran und hat ein ziemlich unangenehmes Leben, denn er ist abgebremst worden. Die Sonne hat ihn schon derartig gequetscht und gezogen, dass er richtig abgebremst worden ist. Dann kommt die Venus, dann kommt die Erde und der Abstand Erde-Sonne ist eine astronomische Einheit. Das müssen Sie sich jetzt mal einen Moment merken, eine astronomische Einheit. Dann kommt der Mars, der rote Planet. Das ist ein kleiner Brocken, der hat ein Zehntel Erdmasse, kleines Bröckelchen. Und dann kommt ein Ring von Trümmern. Und dann kommt Jupiter. Und Jupiter ist so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Dann kommt Saturn, das ist der mit dem Ring. Dann kommt der Uranus. Und die anderen beiden lasse ich erstmal raus. Diese Planeten bewegen sich auf Bahnen. Und auf welchen Bahnen sie sich bewegen, das wusste man eine ganze Weile nicht. Erst Nikolaus Kopernikus hat wirklich sozusagen aufgeschrieben und herausgefunden, dass alles sich um die Sonne herum bewegt. Dass also die Erde gar nicht im Zentrum der Welt steht, sondern die Sonne, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Das heißt aber, das war die Revolution des Weltbildes. Bis dahin stand die Erde im Mittelpunkt. Jetzt steht die Sonne im Mittelpunkt. Kopernikus war aber immer noch der Meinung, dass aus Perfektionsgründen, göttlich soll das Prinzip sein, die Planeten sich auf Kreisbahnen bewegen, auf perfekten Kreisbahnen. Dann gab es die Entdeckung des Fernrohrs. Mit dem Fernrohr konnte man zum ersten Mal sehen, wie sich die Planeten am Himmel tatsächlich bewegen. Und da gab es ein Problem. Es gab Störungen der Bahnen von der Kreisbahn. Man fand überhaupt nicht heraus, wie das funktionieren soll. Dann kam Kepler. Und Kepler hatte die geniale Idee, dass er nämlich sagte, diese Körper hier, diese großen und kleinen Planeten, die bewegen sich nicht auf Kreisbahnen, sondern auf Ellipsen. Das sind so ein bisschen eirige Bahnen. Im Übrigen will ich Ihnen mal eines sagen. Die elliptischen Bahnen der Planeten sind so wenig elliptisch, das können Sie mit bloßem Auge gar nicht unterscheiden von einem Kreis. Also Kepler war wirklich genial. Nun, Kepler fand also heraus, wenn man so einen schweren Körper hätte, dann würden sich die Planeten auf elliptischen Bahnen bewegen. Man hat aber noch kein Kraftgesetz, man hatte keine Ahnung, was ist denn nun eigentlich die Kraft, die die Planeten da hält? Heute wissen wir es. Der Erfinder, nachdem ihm der Apfel auf den Kopf gefallen war, der Entdecker dieser Kraft, Isaac Newton. Eines schönen Tages, er lag in Cambridge unter einem Apfelbaum, knallte ihm wahrscheinlich ein schwerer Bosskopf aufs Gehirn und da entdeckte er, sagt es die Sage, die Anekdote, da soll ihm das eingefallen sein, dass nämlich die Erde von der Sonne so angezogen wird, wie die Sonne von der Erde. Da die Sonne viel schwerer ist als die Erde, zieht sie natürlich vor allen Dingen an der Erde, aber die Erde zieht auch ein bisschen an der Sonne. Das wird noch eine Rolle spielen. Nun, Newton fand heraus, dass es eine Kraft gibt, die nur davon abhängig ist, wie schwer ein Körper ist. Die Sonne aufgrund ihrer riesigen Masse zieht also alles in ihren Bann. Und man kann tatsächlich die Planetenbahnen, die Keplerschen Bahnen ausrechnen, wenn man nur einen Planeten nimmt und die Sonne. Und das ist das sogenannte Zweikörperproblem. Das Zweikörperproblem kann man noch genau lösen, mathematisch. Das konnte man prima machen. Wenn man aber drei Körper nimmt, und es gibt ja die anderen Planeten noch, die ja auch ein bisschen an den jeweiligen Kumpanen im Sonnensystem ein bisschen ziehen, dann hat man ein Dreikörperproblem. Okay, ist kein Problem, Mathematik. Ne? Newton hatte schon die Mathematik entwickelt, um das Zweikörperproblem zu lösen, lösen wir das Dreikörperproblem auch, berechnen wir die Bahnen vor. Beim Zweikörperproblem war alles klar, konnte man die Bahnen immer ausrechnen, bis in alle Ewigkeit. Das war so die Zeit, 16., 17. Jahrhundert, da war man der Meinung, wenn ich nur die Anfangsposition kenne und die Anfangsgeschwindigkeit, dann kann ich die ganze Welt in alle Zukunft weiter berechnen. Und namentlich eben die Planetenbahnen, denn die werden ja durch nichts abgebremst. Man hatte aber schon ein Problem gefunden. Man entdeckte nämlich, bis zu diesem Zeitpunkt gab es unser Sonnensystem noch nicht in voller Gänze, es ging nämlich nur bis zum Uranus. Der Uranus war der letzte bekannte Planet, den wir hatten. Und dieser Uranus, dessen Bahn verhielt sich nicht so, wie man das bis dahin gerechnet hatte. Man hatte also die Störungen von Jupiter, der sehr schwer war, die hatte man schon in der Erdbahn mit drin. Aber beim Uranus stimmte was nicht. Irgendwas stimmte da nicht. Und dann kam es zum ersten Triumph der Himmelsmechanik. Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts rechneten zwei französische Mathematiker aus, wie die Bahn des Uranus verlaufen würde, wenn es einen Begleiter gäbe, einen weiteren Planeten weiter draußen. Sie haben viel gerechnet. Und sie haben sich zweimal verrechnet. Alle beide haben auf verschiedene Weise den Ort berechnet, an dem man diesen großen Planeten finden müsste am Himmel. Und sie fanden ihn. Sie nicht, aber Herr Galle. Am 23. September 1846 entdeckte er fast genau an dem Platz, wo die Himmelsmechanik, also die Mechanik von den Bewegungen am Himmel, vorausberechnet hatte, wo er sein sollte, berechneten die den Neptun. Also den Neptun war vorher nicht bekannt. Das war dunkel. Man kannte ihn nicht. Man hat also aus theoretischen Überlegungen auf die Existenz eines Planeten geschlossen. Und das war 1846, 1930 fand man den Pluto, den ganz weit draußen. Also man sieht schon, es steckt eine große Kraft in der Mathematik dieser Rechnerei. Aber sind die Planetenbahnen denn wirklich stabil? Ist das alles so, wie es sein soll? Denn im Rahmen eines mathematischen Wettbewerbs, also im 19. Jahrhundert gab es noch keine Olympiade, die ist erst 1896 erfunden worden, aber es gab mathematische Wettbewerbe, hat ein Franzose, Henri Poincaré, gefunden, dass das Dreikörperproblem, jetzt fehlen mir hier die Finger, kann ich mal eine Hand von da hinten haben, wenn also drei Körper umeinander kreisen, also zum Beispiel Sonne, Mond und Erde, dafür gibt es keine allgemeine Lösung mehr. Man kann nicht mehr bis in alle Zukunft rechnen. Poincaré hat praktisch gefunden, dass es kleine, winzige Störungen gibt, die sich im Laufe von Jahrmillionen zu so großen Schwankungen entwickeln können, dass man nicht mehr genau weiß, wo ein Planet steht. Man kann also nur eine bestimmte Zeit in die Zukunft rechnen. Wir wissen heute, dass diese Art von Verhalten von Körpern was mit Chaos zu tun hat. Winzige Veränderungen führen dazu, dass man nach unendlich langer Zeit nicht mehr sagen kann, ob ein Körper wirklich genau an diesen Punkt kommt, wo er mal hergekommen ist. Mit anderen Worten, ob die Bahn periodisch ist. Wir wissen das aus direkter Nähe. Sie haben vielleicht am 11. August 99 die Sonnenfinsternis gesehen. Und das war ja wirklich beeindruckend, wie gut und genau wir vorhersagen konnten, an welcher Stelle und zu welcher Zeit der Mond die Sonne verfinstert. Klasse, ne? Also ein echter Triumph für die Himmelsmechanik. Das können wir ein paar tausend Jahre in die Zukunft rechnen und ein paar tausend Jahre in die Vergangenheit. Aber wir können es nicht beliebig weit rechnen, weil die Bahn sich ein wenig verschiebt. Wir wissen nicht ganz genau, wo der Mond sein wird. Also wir können dann erst wieder in ein paar tausend Jahren, in weitere tausend Jahre vorrechnen. Das System ist nicht periodisch. Es ist chaotisch. Ja, was heißt denn das jetzt? Nun, das heißt erstmal Ball flach halten, keine Angst. Zunächst einmal passiert gar nichts. Die Planetenbahnen sind zwar nicht vorhersagbar für alle Zeiten, aber sie sind offensichtlich so stabil, dass sie die letzten 4,5 Milliarden Jahre hier ja sehr, sehr konstant geblieben sind. Denn sonst wären wir ja nicht da. Es gibt nur ein einziges Problem, das sind die kleinen Teile, die Trümmer. Die Trümmer zwischen Jupiter und Mars zum Beispiel, die da rumliegen, die sind nämlich auch nicht so schön breit angeordnet, gleichmäßig, sondern die liegen in Bändern. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass der Jupiter Kraft seiner großen Masse sozusagen diese Teile zwingt, in ganz gewisse Raumbereiche hineinzugehen. Und wenn die also sehr nah beieinander stehen, diese Felsbrocken, dann können die sich natürlich auch stören. Und dann kann es schon mal passieren, dass so ein Felsbrocken entweder in Richtung Erdbahn geschossen wird oder aus der Erdbahn raus. Da sind wir also noch am Forschen. Es sieht nach allem, was wir wissen, nicht so aus, als wenn wir uns davor fürchten müssen, dass irgendwas einschlägt. Aber eine Sache muss ich Ihnen noch sagen. In letzter Zeit gab es wieder Rechnungen. Da haben Leute gefragt, wie ist denn die Bahn der Kometen, die von außen kommen, die mit diesen langen Reichweiten, wie der Hellischen, der alle 70 Jahre kommt, wie ist denn die eigentlich zu verstehen? Und noch vor 2 Monaten erschien eine Arbeit in einem wissenschaftlichen Journal, die sagte, wir können die Bahn nur verstehen, wenn in einem Abstand von einem halben Lichtjahr, also ziemlich weit weg, ein Planet existiert, der sogar noch viel schwerer sein muss als der Jupiter. Das heißt, Sie sehen, die Stabilität der Planetenbahn war vor 500 Jahren Thema, ist heute noch ein Thema, weil sie die Geheimnisse des Himmels enthalten. Und wir sind immer noch am Rechnen und am Versuchen, was können wir alles herausfinden darüber, um auch letzten Endes ein bisschen mehr darüber zu erfahren, über unsere direkte astronomische Heimat. Und was ich Ihnen jetzt erzählt habe, war nur Mechanik. Wir haben nichts anderes gemacht als Mechanik. Es gab nur eine Kraft, nämlich die Schwerkraft. Die Drehung der Planeten hält offensichtlich diese Planeten auf einer bestimmten Bahn. Und diese Bahnen scheinen sehr stabil zu sein. Also mit anderen Worten. Wenn Sie heute Abend ins Bett gehen, dann können Sie ganz sicher sein, dass morgen früh der Himmel immer noch so aussieht, wie Sie ihn erwarten. Und der Himmel wird Ihnen nicht auf den Kopf fallen. Auch nicht in diesem Jahrtausend.